Lugal Banda und Lugal Kinische Dudu. Als die Menschen mit der Landwirtschaft begannen, lebten sie zunächst in kleinen Dörfern. Es gab Dörfer mit 60 oder 100 Einwohnern und sogar welche, in denen um die 300 Leute wohnten. Aber weil die Bauern immer mehr Wald für Ackerfläche abbrannten, immer mehr Schafe hielten und mehr Kinder bekamen, verwandelten sich manche Dörfer in Orte mit mehreren tausend Einwohnern. Und diese Orte wurden im Laufe der Zeit noch größer. In Vorderasien, Indien, China oder Mexiko gab es bald Städte mit mehreren 10.000 Bewohnern. Oft waren sie von starken Mauern umgeben, besaßen viele Tempel und einen prächtigen Palast, in dem der König lebte. Manche dieser Könige herrschten nicht nur über die Stadt, sondern über ein ganzes Königreich mit vielen Städten und Dörfern. Aber wo kamen die Könige plötzlich her? Wer waren sie? Es waren einige der früheren Priester und Häuptlinge, die mit der Zeit immer mehr Macht angesammelt hatten, bis sie schließlich Könige waren. Wenn in einem der alten Dörfer oder einer kleinen Stadt eine wichtige Entscheidung anstand, kamen alle Einwohner zusammen und jeder konnte seine Meinung sagen. Meist einigten sich die Menschen dann auf das, was ihre Häuptlinge oder die Priester vorschlugen, selbst wenn sie mal nicht mit ihnen übereinstimmten. In den neuen Großstädten dagegen lebten so viele Menschen, dass es schwierig war, sie alle an einem Ort zu versammeln und erst recht, sie alle anzuhören. Eine der ersten Städte der Welt hieß Uruk. Sie befand sich am Ufer des Euphrat, einem Fluss im Reich der Sumerer, das im Süden des heutigen Irak liegt. Rund 50.000 Menschen lebten in Uruk. Und du kannst dir vorstellen, dass es bei so vielen Leuten nicht einfach war, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Stell dir vor, ein Heer aus Lagasch, einer anderen sumerischen Stadt, rückte an, um Getreide und Schafe von den Feldern rund um Uruk zu rauben. Was konnten die Uruker tun? Sollten sie sich hinter ihrer hohen Stadtmauer verschanzen und den Angreifern ihre Schafe und das Getreide überlassen? Sollten sie sich ihnen entgegenstellen und kämpfen? Oder sollten sie versuchen, Frieden mit ihnen zu schließen und ihnen ein paar Schafe und etwas Getreide schenken? Hätte jeder der 50.000 Uruker 5 Minuten Zeit bekommen, um seine Meinung zu sagen, dann hätte das 250.000 Minuten gedauert. Das sind 173 Tage. In der Zeit wären die Weizenfelder längst bis aufs letzte Korn geplündert und die Schafweiden völlig leer gewesen. Wenn in Uruk also eine wichtige Entscheidung anstand, kam nicht mehr jeder einzelne Einwohner zu Wort. Stattdessen wurden ein paar kluge Leute gewählt, die sagen sollten, was zu tun war. Sie trafen sich im kleinen Kreis und fassten ganz flott die nötigen Beschlüsse. Und wenn sich diese Anführer mal nicht einig waren, dann gingen sie zum Oberanführer, der in Kriegszeiten das Kommando über das Heer hatte, und folgten seinem Rat. Und wenn dieser Oberanführer nun immer mehr Entscheidungen ganz alleine traf, dann war er irgendwann König. Wir kennen noch heute die Namen vieler Könige von Uruk. Sie nannten sich etwa Lugal Banda, Lugal Kisalsi oder Lugal Kinische Dudu. Die Könige aus den sumerischen Nachbarstädten hatten ähnliche Namen. Der aus Lagasch hieß Lugal Sha'engur und der aus Umma nannte sich Lugal Zagesi. Wieso hießen sie alle Lugal irgendwas? Auf Sumerisch hieß Lu Mann und Gal groß. Lugal bedeutete also großer Mann.